WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen auch heute zu einer neuen Folge unserer Hörspielreihe Ciao Bello, die sich noch bis zum kommenden Sonntag der Beziehung des Menschen zu seinem Hausfreund widmet. Wobei das mit dem Freund nicht jeder unterschreiben würde, bei dem Tier, um das es heute geht, das zurück ist in NRW und das viele doch eher als Gefahr für den Menschen sehen. Der Wolf ist wieder da und damit alte und neue Ängste. 3 Monate nach der Ausweisung des ersten NRW-Wolfsgebietes am Niederrhein sind schon mehr als ein Dutzend Anträge auf finanzielle Hilfen für Präventionsmaßnahmen bewilligt worden. So können zum Beispiel Schafzüchter Zäune kaufen, um ihre Herden vor Angriffen eines Wolfes zu schützen. Jetzt und hier sind Sie eingeladen zu Nächtliche Passagen mit einem Wolf von Astrid Littfass unter der Regie von Iris Drögekamp. Und da begegnen Sie ihm, dem Wolf, der ins Haus kommt und sich einnistet. Und wenn Sie so eine Geschichte seltsam finden, lassen Sie sich das gesagt sein. Das hier ist alles wahr. Alles hat sich genau so zugetragen. Mit Rücksicht auf die, die hier vorkommen, wurden auf deren Wunsch kleine Änderungen vorgenommen. Als erster darf der Wolf etwas sagen. Ich bin trotz meiner Schusswunden 2 Tage lang je 80 Kilometer von der Lausitz bis hierher gelaufen. Ein Spargelbauer war es, der mich erwischte. Seit ich in einem Vorort wohne, laufe ich frühmorgens durch den Wald. Ich laufe, als wäre eine Meute hinter mir her. Ob die Leute in meiner Straße den Vorteil eines nahegelegenen Waldes auch nutzen? Keine Ahnung. Die Nachbarn grüßen, das ist alles. Übrigens, ich bin geschieden, was nicht schön ist. Ich lebe also allein. Das stimmt doch gar nicht. Moment, Moment. Ich bin gerade mitten in der Erzählung. Also, als er wie gewöhnlich durch die frühmorgendliche Stille des Waldes lief, am Rande einer Lichtung keuchend stehen blieb, drang ein seltsames Gebrabbel an sein Ohr. Ich rückte langsam voran. Und was ich hörte? Er hörte Folgendes. Einer dummen Sache entkommen, schon kommt die nächste, brennt ihr Geschosse in den Leib. Traurig, alles liegt an der Einfältigkeit, weil man halt dumm ist und bepackt mit Illusionen, die man behalten will. Und jetzt hier, auf duftender Frühlingserde, und klar ist, es geht zu Ende, denke ich an Macbeth, der wo gesagt hat, Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Das war ich. Ich rückte also vor. Meine Augen brannten. Meine Fingernägel juckten. Da war ein Rascheln. Ein lautes Knacken von Zweigen hinter aufgestapelten Baumstämmen. Und ein schluchzendes Gurgeln. Ein Keuchen. Ein Röcheln. Wie ein Sterbekeuchen. Ich rührte mich nicht. Ich hörte stürmische Musik. Plötzlich zeigte er sich. Ein Wolf trat, schleppte sich vor den Mann, blutvoll aus Schusswunden, die Beine zitterten. Fast sank der Wolf auf den Boden des Waldes, sein Blick müde, sehr müde. Eine Blutpfütze in die Erde sickernd. Das Gezuckel seines riesenhaften Leibes. Da sprach der Wolf, und der Wolf sprach. Ich will nicht sterben. Er wollte nicht sterben. Meine Pfoten. Nehmen Sie meine Pfoten. Worauf will das Tier hinaus? Der Wolf war schließlich praktisch tot. Aber ich kann etwas für Sie tun. Ich kann Ihr Leiden verkürzen. Zum Beispiel mit einem Stein. Was halten Sie davon? Meine Pfoten. Aber harte, struppige, spindeldürre Wolfspfoten, von denen man nicht weiß, wie viele tausend Kilometer sie gelaufen sind. Hallo? Sie ergeben nicht einmal eine Suppe. Aber ist es nicht so, dass ein spezielles Mahl unter Umständen einiges bewirken kann? Angenehme Stimmung mit Gästen? Manche Leute mögen exotische Speisen. Denn aus einem ungewöhnlichen Mahl kann sich das ergeben, was man die Atmosphäre bzw. das Funktionieren des gesellschaftlichen Zusammenlebens nennt. Also, ich weiß nicht. Ich wiederhole. 4 Pfoten. So. Na gut. Moment, warte mal. Lange Zeit schweigen. Dann sagt der Idiot, dann meinen Kopf. Dann meinen Kopf? Gelbe Augen. Der Wolf sah mich an. Der Wolf hat mich aus grundtrauriger gelber Tiefe angesehen. Auf einmal fing ich an, ihn zu mögen. Eine Handlung ist eine Handlung. Eine intelligente oder eine blöde, sonst nichts. Das bedeutet, der Mann nahm den Wolf mit. Sehen Sie sich das an, da sitzen Sie im Schaukelstuhl, ganz entspannt, betrachten gemeinsam den ins Dunkel sinkenden Abendhimmel, Samstagabendstimmung, alles friedlich, kein Lärm von draußen, über allem Ruhe. Da sprach der Wolf und der Wolf sprach. Ich höre Gesang. Hören Sie nicht? Ich höre Meeresrauschen. Hohe Wellen müssen das sein. Und Schreie höre ich. Ich höre anhaltendes Schreien. Da ist ein Sturm, der alles mit sich reißt. Und jetzt Schüsse. Das sind doch Schüsse. Ich höre Schüsse. Und es ist ein Prasseln wie von loderndem Feuer. Alles ist ruhig. Sie irren sich. Ich höre nichts. In der Nachbarschaft Gemunkel. Dies ist ein Vorort, Leute. Mit Vögeln, Grün und Vorgärten. Na, sowas wird gesagt. Uns scheint das sehr unbedacht. Aber ein schönes Exemplar. Ein schönes Tier. Wir hörten, es war verletzt. Dem Tode nahe. Er hat beherzt gehandelt, der Nachbar. Das hätte nicht jeder gemacht. Trotzdem handelt es sich um eine wilde Kreatur. Jedenfalls, wie gesagt, schön. Wie lange wird er denn bleiben? Wir fragen ja nur einfach nur mal so. Wir haben kleine Kinder. Und Pubertierende. Nicht wahr? Also, so recht begreifen wir das nicht. Wenn ich meine Augen schließe, weiß ich doch, er ist da. Wenn ich meine Augen öffne, ist er sowieso da. Er ist nun immerfort da. Das heißt, er geht mir auf die Nerven. Das ist momentan der Stand. Eine Frage. Wollen Sie nicht zurück in Ihr früheres Leben? Ich meine, in die Wälder oder so? In die Heimat halt? Das hier ist doch vollkommen unnatürlich. Und die Nachbarschaft. Und die Medien. Irgendwann werden Sie aufmerksam, stehen mit Kameras vor der Tür. Sie können nicht ewig hierbleiben. Und ob ich das kann? Der Wolf steht vorm Spiegel im Badezimmer, putzt nochmal und nochmal sein ungeheures Gebiss, schaut ins Dunkel seines Rachens. Was Sie da tun, das ist doch vollkommen unsinnig. Ja und? Außerdem, der Unsinn ist der kostbarste aller Schätze. Und das sage nicht nur ich. Er spuckt dem Mann vor die Füße. Aber so geht das nicht. Und ich setze mich auf ihn drauf und drehe ihm den Hals um. Er wehrt sich nicht. Da tue ich es wieder und wieder. Ich tue es noch einmal. Unablässig würge ich weiter in sein schweigendes Lächeln hinein. Er lässt mich machen. Ich schütte ihm eimerweise kaltes Wasser über sein Haupt. Und er sieht mich nur an. Seine gelben Augen schimmern sanft. Pause. Nichts geschieht. In diesem blöden Augenblick der Beschämung werfe ich mich vor ihm auf die Knie. Widerwillig knie ich vor ihm nieder. Ich nehme eine ergebene Stellung ein. Meinen Kopf halte ich gesenkt. Er rührt sich nicht. Verharrt so. Lange. Eine ganze Zeit. Dann plötzlich fährt die struppige, harte Wolfspfote ihm übers Haar. Und er, der Wolf, lächelt still. Was soll ich sagen? Ich bin überwältigt. von seiner Liebenswürdigkeit, von seiner unfassbaren Freundlichkeit, seiner außerirdischen Güte. Er sieht hinterhältig aus. Ein Wolf dient uns nicht. Er überfällt einsame Höfe, tötet für die tägliche Mahlzeit. Ein Wolf im Haus? Hallo? Man denkt an Gemetzel, an tote Schafe, an Blutrausch, Mordlust. Die Kleinen fürchten sich. Was sagen wir ihnen? Wie sollen wir ihnen die Geschichte vom Rotkäppchen vorlesen? Die von ihm und den sieben Geißlein. Das geht nicht mehr. Aber das gehört zu unserer Kultur. Während er keine maßgebliche Kultur erfunden hat und eine Idee von einer nie gehabt hat. Genau. Wir verstehen nichts mehr. Nichts. Er läuft ruhelos, schaut leer so vor sich hin oder lagert apathisch im Sessel am Fenster. Leblos hängt ihm die Zunge aus dem Maul. Da sprach der Wolf und der Wolf sprach. Nichts ist gut. Denn die Massen befinden sich in einem Zustand, der der Hypnose vergleichbar ist, die in jedem das dunkle Bedürfnis weckt, im Ganzen aufzugehen. Diese Verschmelzung befreit das Individuum von seiner Einsamkeit. Sie befördert es in eine Welt kollektiven Rausches und jauchzender Triebe, wo es das euphorische Gefühl seiner Allmacht verspürt. Das ist natürlich nicht von mir. Es ist von Serge Moscovici, einem französischen Sozialpsychologen, der Frage nachging, wie Minderheiten auf Mehrheiten Einfluss ausüben. Und deshalb habe ich sein Buch studiert, Das Zeitalter der Massen. 484 Seiten. Interessiert Sie das überhaupt? Sie kommt! Die Chefstellvertreterin kommt zur Tür herein. Ist da, dunkle Haare, High Heels, man begrüßt sich. Herzlich, der dösende Wolf im Sessel hebt seinen Kopf. Du meine Güte! Die Gerüchte sind also wirklich wahr. Nie. Ruf die Chefstellvertreterin aus. Nie hätte ich das für möglich, etc. Ein Wolf im Haus. Eine surreale Erfahrung. Da sprach der Wolf und der Wolf sprach. Ich kann mir denken, was Sie denken. Besitzt er sowas wie Rationalität? Denkt ein Wolf über die Vergangenheit nach? Über die Zukunft? Machen solche wie ich sich Gedanken über den Tod? Sie denken, die haben keinen blassen Schimmer vom Tod, verlieren daher durch den Tod nichts. Oder viel, viel weniger als wir. Ein Dilemma, ein Desaster, einen Augenblick Stille. Die Augen der Chefstellvertreterin treten ein wenig hervor, dann wieder zurück. Also in die Augenhöhlen zurück. Zugegeben. Mir sind Tiere fremd. Man weiß nicht, was vorgeht in denen. Es ist ein bisschen unheimlich, letztlich aber doch faszinierend. Irgendwie. Wird er mit uns zu Tisch sitzen? Was, wenn es sich um einen Werwolf handelt? Meine Liebe, es ist hellichter Tag. Na schön. Trotzdem? Gibt es Silberkugeln im Haus? Werwölfe kann man nur mit Silberkugeln, also die Wunde von einer Silberkugel kann nicht heilen. Und er stirbt. Oi, oi. Der Wolf erhebt sich langsam von seinem Platz, bewegt sich auf die Chefstellvertreterin zu, stellt seine Nackenhaare auf, lässt seine spitzen Ohren vibrieren, reißt seinen Rachen auf, Zähne. Scharf wie Klingen, der dunkle, abgrundtiefe Rachen, die gelben, wie toll blitzenden Augen. Es ist soweit. Es ist soweit. Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Mit mir ist es aus. Mit mir ist es aus. Mein Leben ist gewesen. Mein Leben ist gewesen. Ich erwarte den tödlichen Biss. Da sprach der Wolf. Und der Wolf sprach. Es tut mir leid. Verzeihung. Entschuldigen Sie. Niemals wieder werde ich mich so benehmen. Nun setzen Sie sich doch. Ich erzähle jetzt meine Geschichte. Und als eines Nachts im Februar das einsam gelegene Gehöft vor mir lag, hoffte ich auf ein Kaninchen. Wenigstens ein Huhn. Und wie ich auf die Stelle zuschnüre, sehe ich Sie da vor der Tür stehen. Vor der Tür des Bauernhauses. Bekleidet mit einem Fummel von Nachthemd, mitten im Winter. Ich blieb reglos stehen. Die Landschaft erstarrt in Eis und sie steht da, vor der Tür, im Nachthemd und weint. Ich vergaß alle Vorsicht, bewegte mich beobachtend voran. Es war Vollmond, alles war erleuchtet. Das Bauernhaus in fahlem, kaltem Licht, wie die Scheune, die Bäume, der Zaun. Und sie, von grellem Mondlicht beleuchtet in ihrem Kummer. Und plötzlich durchzuckt mich was. Etwas mir total Unbekanntes. Und dann sah sie mich. Dann der furchtbare Gedanke. Sie hält dich natürlich für einen Werwolf. Es war sehr still. Und ich höre ein Knurren und Fauchen. Aber das war ich. Ich selbst. Das war halt meine Aufregung, sagte ich ihr später. Ich war ihr also inzwischen sehr nahe. Und was war? Kein Schrecken. Keine Schreie. Nein. Sie sah mich nur an. Ohne Panik. Sah mir direkt in die Augen. Und ich spürte wieder dieses Zucken. Mein Herz schlug so heftig wie noch nie. Doch dann fiel auf einmal die Tür hinter ihr zu. Und von drinnen kam die wütende Stimme eines Mannes. In der nächsten Nacht erfuhr ich, dass sie von ihrem Mann geschlagen wurde. Ich spürte sofort eine wahnsinnige Wut auf diesen Mann. Von da an trafen wir uns jede Nacht. Ach, wir sprachen so viel, wir redeten stundenlang. Aber am meisten warteten wir. Wir warteten, bis der Bauer endlich ins Wirtshaus abgezogen war. Dann nämlich machten wir es uns kommod. Wir schauten DVDs. Niemals werde ich das vergessen, nie. Ach, wie wir lachten und uns gruselten. Ja. Nach und nach hatte ich die Stelle geleert. Ich ließ kein Tier übrig. Die Folge war, der Bauer drehte endgültig durch. Er schlug Marita nun noch öfter. Hilf mir, sagte sie. Eines Nachts musste ich hören, dass sie am liebsten sterben würde. Aber was denkst du denn da, sagte ich zu ihr. Es gibt doch die Hoffnung, dass es eine Zukunft geben wird, einen nächsten Morgen. Weißt du nicht, dass die Verzweiflung die Abwesenheit von Zukunft ist? Eine Zukunft haben andere, erwiderte sie, nicht ich. Ich habe hier keine. Eine Weile schwiegen wir. Dann sagte ich, wir gehen weg von hier. Gemeinsam. Wir machen uns auf nach Deutschland. Dort sind wir erwünscht. Wirklich. Du und ebenso ich. Die wollen, dass wir kommen. Habe ich erwähnt, dass wir uns zu der Zeit in Polen befanden? Jedenfalls, wir taten es. Zusammen flohen wir und landeten in der Lausitz. Und dann? Dann tauchte schon bald ein jüngerer, kräftigerer Spargelbauer aus Hoske in der Oberlausitz auf. Das war sehr schrecklich für mich. Aber was konnte ich tun? Sie, eine junge, hübsche Frau und ich, ein Wolf. Natürlich war da der Gedanke, diesen Mann zu töten. Stattdessen fiel ich in eine Depression. Ich habe mich ja bei ihr gemeldet. In Form eines Wolfsgesanges auf CD. Aber nichts. Keine Reaktion. Ich schickte ihr einen Song aus den 60ern. Anyone Who Had a Heart von Dionne Warwick. Auf die beigelegte Grußkarte schrieb ich einen Textauszug. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Daraufhin muss sie sich doch rühren, dachte ich. Aber nein, nichts. Da wurde mir bewusst, dass ich mir was vormache. Dass ich eine wunderbare Situation nach der anderen ersinne, mit ihr. Vielleicht, dass doch eine davon Wirklichkeit wird, dachte ich. Aber auch, dass ich an dieser Illusion eingehen werde. Einfach so. Leise, ungesehen, ungehört. Oh. Ich lief trotz meiner Schusswunden 2 Tage lang je 80 Kilometer. Von der Lausitz bis hierher. Wollen wir nun endlich Platz nehmen? Okay. Also gut. Gehen wir es an. Wird er wirklich mit uns zu Tisch sitzen? Aber wie wird sie sich verhalten, wenn er ihr gegenüber sitzt und sie anstarrt? Wie verhalte ich mich, wenn er mir gegenüber sitzt und mich anstarrt? Ist das nicht vollkommen sinnlos? Ist das nicht vollkommen sinnlos? Auf so eine Situation ist sie nicht vorbereitet. Auf so eine Situation bin ich nicht vorbereitet. Ich gebe zu, es sieht hübsch aus, wie seine Pfoten mit dem Aufgetischten umgehen. Ein wenig ungeschlacht, aber nun, er bemüht sich. Ein schöner Anblick, ein ermutigender. Es wäre nett, ein Foto zu haben. Aber wie soll sie sich präsentieren? Wie? Ganz normal? Ich würde sagen normal. Lachen Sie. Legen Sie Ihren Arm um seinen Hals und lachen Sie gemeinsam mit ihm in die Kamera. Nein. Lächeln ist besser. Wenn Sie soweit sind, werde ich zusammen mit dem Wolf ganz normal und zwanglos in die Kamera lächeln. Und ich werde überlegen, was ich für ihn tun kann. Was kann er denn so? Da sprach der Wolf. Der Wolf sprach. Komponieren. Was sagt er? Er sagte, ich bin Komponist. Ich schaffe musikalische Werke. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Ich sage es mal so. Ein Werk, nur für mich geschaffen. Nun ja, das würde mich freuen. Schauen Sie, es gab Persönlichkeiten, die in der Lage waren, ihre Wünsche bezüglich eines musikalischen Kunstwerks einfach so zu äußern. Diktatoren können das. Im Moment denke ich an Stalin, der mitten in der Nacht am Telefon eine Symphonie für sich bestellte. Ich denke an eine Oper. Eine Oper wäre mir am liebsten. Welche Art können Sie entscheiden? Klassisch? Modern? Da sprach der Wolf und der Wolf sprach. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ich freue mich sehr. Wir werden uns einig, ganz sicher. Ich danke. Haben Sie vielen Dank. Ich danke Ihnen. Es riecht so verdammt streng. Tatsächlich hängt ein ätzender Geruch in unserer Straße. Und dringt in unsere Räume, unsere Küche. Wie Freude haben am Kochen, am Essen. Uns graust es so sehr. Und was? Was, wenn seine Verwandten kommen? Eltern, Geschwister und sofort Kinder. Wenn das ganze Rudel kommt. Alles ist vorstellbar. Aber um wessen Wohl, wessen Schutz, wessen Würde geht es hier? Wir können uns doch nicht von dem. Jeden Augenblick kann was passieren. Wie viel Natur, wie viel Raubtier können wir aushalten? Wie viel Aufwand, wie viel Sorge kann man den Menschen vor Ort zumuten im Namen... Das ist doch ein kompletter Irrsinn hier. Wer hilft uns? Jetzt Stille. Was geschieht? Jetzt in diesem Moment, wo man ihn nicht sieht. Aber Geräusche hört jetzt nebenan. Keine sympathischen Geräusche. Nein, schlagende Geräusche. Ein keuchendes Knacken. Ein irgendwie furchtbares, grausliges, ja, ein Knacken. Was ist das? Ist die Frage der Chefstellvertreterin an den Mann. Ich schlage vor, dass wir den Geräuschen, die nicht aufhören, diesen unangenehmen Geräuschen, die sich im Nebenzimmer abspielen, nicht auf den Grund gehen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ja. Wir sagen einfach nichts dazu. Gut. An diesem Punkt klinken wir uns aus. Wie gesagt, gehen Sie mit der Geschichte um, wie Sie möchten. Da gibt's doch noch was. Ich glaube, dass ich tot bin. Weil der Spargelbauer hat mich doch erschossen. Nächtliche Passagen mit einem Wolf von Astrid Littfass. Es sprachen Manja Kuhl, Christoph Pütthoff und Martin Rentsch. Die Regie hatte Iris Drögekamp, eine Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahre 2018.